dieselbe große Zeit, du machst mir nicht beliebt. Für so manche Job wird dich der Wimpel geliebt. Hier nur die Leiter hoch und schön nach unten drehen. Doch einmal zwei Schwalten kannst du sowas nicht beten. Sehen nach dem besten Job, durch dich kennst du keine. Immer nur nach vorne, die Firma ist bei deinen. Du willst dir alles nehmen, mit deinen langen Krallen. Doch was auf der Höhe steht, der kann auch tiefer fallen. Und hab dein nichts zu lachen, das gegen zu, soll ich dir deine Frau aus. Sag nicht einmal groß und klein, so machst du dich beliebt. Für so manchen Job wird dich der Wimpel geliebt. Wie ein Uni Leiter hoch und schön nach unten treten. Doch einmal zwei Schwein, kannst du so verwillig beten. Streben nach dem besten Job, möchte ich dir zu keine. Immer nur nach vorne, die Firma ist bei deine. Du willst dir alles nehmen, mit deinen langen Krallen. Doch was auf der Höhe steht, der kann auch tiefer fallen. Dein Auto ist jetzt dir, das hat dich sehr belastet. Firma bist du los, du seist es schon seit Jahren. Von deinem eigenen Auto wirst du überfahren. Stand nicht an dein Fuß und nein, so machst du dich beliebt. Für so manchen Job wird der Schlimme mit dir lieb. Wie ein nur die Leiter hoch und schön nach unten treten. Doch einmal verschweigen kannst du so was für dich beten. Streben nach dem besten Job, durch dich kennst du keine. Immer nur nach vorne, die Firma ist bei deinen. Du willst ja alles nehmen, mit deinen langen Krallen. Doch was auf der Höhe steht, der kann auch. Die Fahrt fallen!